Dies sind unsere Schlagzeilen. Mittelweserregion auf der Grünen Woche, Infoabend an der BBS und Liebenau verliert direktes Duell. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Die Mittelweser Touristik GmbH präsentierte sich vom 15. bis zum 24. Januar auf der Internationalen Grünen Woche 2016 in Berlin. Zusammen mit 9 anderen niedersächsischen Ausstellergemeinschaften zog sie knapp 400.000 Besucher an. Neben dem Nienburger Spargel mit der Spargelkönigin und dem niedersächsischen Spargelmuseum stand auch die Senf- und Essigfabrik Lehmann aus Alstrup im Vordergrund. Das Interesse an der Mittelweserregion stieg ständig, resümierte Martin Fahrland, Geschäftsführer der Mittelweser Touristik GmbH. Die berufsbildenden Schulen in Nienburg bieten morgen einen Informationsabend an. Dieser richtet sich besonders an Schüler der 10. Klassen, die sich über die Bildungsmöglichkeiten an der BBS informieren möchten. Den Ablauf erläutert Schulleiter Martin Wahl. Wir machen das so, dass ich als Leiter des beruflichen Gymnasiums die Eltern informiere. Das ist eher formal und das sind natürlich Fragen möglich. Interessanter ist, dass die Fächer sich vorstellen. Und da sind Schüler da, da sind Lehrer der Fächer da und die Schüler gehen praktisch 3 Stationen ab und können sich angucken, was macht man in Pädagogik, Psychologie, was macht man in Technik, was macht man in Mathe. Und da sind Schüler da, die ehrlich antworten und auch Lehrer. Die Polizei Stolzenau zog am vergangenen Mittwoch gegen 10 Uhr einen PKW auf der Langen Straße in Landesbergen aus dem Verkehr. Die Fahrerin fuhr in Schlangenlinien und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie beinahe mit einem LKW kollidierte. Die 44-Jährige hatte einen Alkoholwert von 2,2 Promille. Der Kirchdorferin wurde der Führerschein abgenommen. Zudem muss sie sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Handballer des SV Aue Liebenau haben am Wochenende ihr Duell gegen den direkten Tabellenkonkurrenten Fallersleben verloren. Die Gäste entschieden das Match mit 33-29 für sich. Aue-Coach Carsten Thomas ist mit seiner Mannschaft dennoch zufrieden. Ich denke mal, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Das ist auch eine gute Mannschaft, muss man sagen. Der Gegner war uns körperlich auch klar überlegen. Aber da wir auch auf der Bank halt, was den Rückraum anging, also so gut wie gar keine Wechselmöglichkeiten hatten, eigentlich gar keine, dann haben wir einfach die Kraft gefehlt. Waren dann eh körperlich überlegen und nachher haben sie einfach nur noch hinten reingestellt und wir haben dann kein Mittel mehr gefunden, ein Tor zu werfen. In der Tabelle der Verbandsliga steht Liebenau weiterhin im sicheren oberen Mittelfeld, weiterhin auf Rang 6. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.